Hola, hola, hallo, hier ist Mercedes Herrada. Wir machen weiter mit der zweiten Stunde von Mixtape bis 22 Uhr mit Stranger Than Fiction von Bad Religion. Obituary. Oh yeah, cockroach nests, rattling traps. How many devils can you fit up on a matchet? Killing Ossidy killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In my alley round the corner, there's a white old man with shoulders and a spirit giving it for crack. He'll never want it back. There's a little kid and his family eating breakfast like Thanksgiving at a back of wild. Obituary. Oh yeah, cradle fun cat, warmth looks back. How many angels can you fit up on a match? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots. Features to shock, and characters an amateur would never dream of. El calor sopla el aire fresco. Y tú y yo buscando como fieras inmolarnos en el sol. Ser una guerra, ser libertad. Un brindis al jaleo y una historia que contar. Que no la borre el tiempo, que viva en el recuerdo. No quiero huir, rescátame del cielo. Juntos los dos vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Mátame a besos o muéstrame el final. Y saltaré los muros, sueños de tinta y humo en esta inmensidad. La soledad vive un eterno luto, donde brindamos juntos por una noche más. Rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Mátame a besos o muéstrame el final. No quiero huir, rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Mátame a besos. Muéstrame el final. No me dibujes soles si solo vendes lunas. Yo te regalo estrellas y nos quedamos a oscuras. Sigue pintando vientos, yo tempestades rotas. Sigamos el camino que marcan las luces rojas. los dos vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Mátame a besos o muéstrame el final. No quiero huir, rescátame del cielo. Spanish Band, Ciudad Olvido, mite este single, No Quiero Huir. Wir bleiben in Spanien und hören das Neue von Gato Ventura, Llévame Más Lejos, und einen weiteren Vorgeschmack von Alfredo Piedrafita, Gitarrist von Barricada mit Echa a Correr. Das ist eines der 11 Stücke auf dem Album El Mejor de Tus Días, das sehr besondere Versionen von Barricada-Songs enthält und am 27. Juni digital veröffentlicht wird. Las sombras se me clavan en la piel, del claro amanecer de tu verdad. Del suelo al cielo siempre hay más distancia. Te pierdo y me despierto al despuntar. No somos un milagro, lo hicimos contra todo. Llévame más. estás en nada. Después de recibir tanto golpe bajo el aguante se ha quebrado. Das ist Mixtape, deine Sendung für Punk, Rock und Metal. Neuerscheinungen, starke Klassiker und Highlights aus Spanien und der ganzen Welt. Jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Alle Infos, Playlists und ältere Folgen gibt's auf mixtaperadio.online. Kids of tomorrow don't need today. Heavy Talent mit Red Flag und zurück bei den aktuellen Neuigkeiten aus der Musikwelt. Zuerst mit der aufstrebenden katalanischen Band Crew und ihrem Song auf Katalanisch Esclau de la Teva Rabia und dann das Neue von Biohazard. Die New Yorker Metal- und Hardcore-Legende ist zurück mit ihrem ersten neuen Song seit über 10 Jahren, Forsaken. Come on. haben gerade die galicische Band Enki gehört, die ihr 10-jähriges Bestehen feiert, mit dem Song Qué Lejos aus ihrem 4. Album El Despertar del Leviatán. Wir hören jetzt die neue Single der finnischen Band Amorphis, Light and Shadow. Am 26. September erscheint das mittlerweile 15. Studioalbum von Amorphis mit dem Titel Borderland. Danach kommen die Spanier Rey Lobo, hier mit der Zusammenarbeit der Sängers der bekannten Band War Cry mit dem Song Espiral. We'll be right back. mi creación. Aunque si te soy sincero, un ordenador la canta con pasión. Imagina. Iron Maiden aus dem Album Brave New World, das vor 25 Jahren erschienen ist. Das erste Album nach dem Rückkehr übrigens von Bruce Dickinson und Adrian Smith zur Band. Weiter geht's mit Thrash Metal aus Barcelona, Ready T, eine junge Band, im Alter zwischen 19 und 24 Jahren, gegründet 2023. Trotz ihres jungen Alters zeigen sie auf der Bühne eine Reife, als wären sie schon seit 10 Jahren unterwegs. So sagen es zumindest einige Metal-Medien in Spanien. Beeinflusst von Bands wie Testament und Megadeth stehen sie nun im internationalen Finale der Wacken Metal Battle. Wir hören sie mit Just Kill aus ihr EP Fire at Will zusammen mit Terminal Violence. Danach Primal Creation aus Belgien mit ihrer neuen Single Fool Me Twice. Do never right. Cooper mit Poison. Übrigens ist er den ganzen Juli über in Europa auf Tour. Mixtape 59 ist fast schon vorbei. Wir nähern uns dem Ende. Richtig schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du hast die heutige Auswahl genauso genossen wie ich. Alle Infos zu heutigen und früheren Sendungen, News und natürlich die Links zum Nachhören findest du wie immer auf mixtaperadio.online. Das war übrigens die letzte reguläre Ausgabe der sechsten Staffel 2024-25. Von Mixtape. In den Sommermonaten Juli und August gibt es Wiederholungen, vergangene Sendungen. Und im September bin ich zurück mit neuen Sendungen, frischen Releases und echten Klassiker, schon mit der Mixtape Nummer 60 für die Saison 2025-26. Zum Abschied gibt's noch was Neues von Primal 4. Hier kommt der Hunter. Danke fürs Zuhören. Saludos von Mercedes Herrada. Mach's gut. Und bis zur nächsten Mixtape.